Aufgabe 8b. Drei Zimmer. 1. Also, ich finde mein Zimmer super. Ich habe einen roten Sessel, der ist echt bequem. Mein Tisch ist schwarz und meine Stühle auch. Die Lampe ist natürlich weiß und der Teppich ist auch weiß. Ach ja, mein Computer ist grau. 2. Mein Zimmer? Also, ich habe einen Tisch und Stühle, die sind schwarz. Dann steht da mein Sessel, orange, meine Lieblingsfarbe. Der Teppich ist auch orange. Die Lampe und der Computer sind weiß. Das war's. 3. In meinem Zimmer gibt es drei Farben. Lampe und Teppich sind weiß, ganz einfach. Tisch, Stühle und Sessel sind schwarz. Der Computer ist grau. Rot, grün, gelb, blau, das mag ich nicht so gern. Schwarz, weiß und grau finde ich super.